Erster, so spricht der Herr, ich werde einen zerstörerischen Wind gegen Babylon und gegen alle Bewohner dieses Landes schicken. Zweiter, ich sende Feinde nach Babylon, die das Land wie Getreide sieben und es völlig leer machen werden, wenn die Zeit des Unglücks kommt. Dritter, die Soldaten Babylons sollen keine Zeit haben, ihre Bögen zu spannen oder ihre Rüstungen anzuziehen, denn ihre gesamte Armee wird vernichtet. Vierter, in den Straßen von Babylon werden viele Menschen sterben, weil sie durch das Schwert der Angreifer getötet werden. Fünfter, obwohl das Land der Babylonier voller Schuld gegenüber dem heiligen Gott ist, hat der Herr sein Volk Israel und Juda nicht verlassen. Sechster, flieht aus Babylon und rettet euer Leben, damit ihr nicht wegen der Sünden dieser Stadt sterbt, denn jetzt ist die Zeit der Rache Gottes. Siebter, Babylon war wie ein goldener Becher in der Hand Gottes, der die ganze Erde betrunken machte, so dass alle Völker den Verstand verloren. Achter, plötzlich ist Babylon gefallen und zerstört worden, weshalb ihr nun über die Stadt weinen und versuchen sollt, ihre Wunden zu heilen. Neunter, wir wollten Babylon helfen, aber es war nicht mehr zu retten, weshalb jeder in seine eigene Heimat zurückkehren sollte. Zehnter, der Herr hat gezeigt, dass wir im Recht sind, deshalb wollen wir in Jerusalem von seinen großen Taten erzählen. Elfter, macht die Pfeile scharf und bereitet die Schilde vor, denn Gott hat die Könige der Meder dazu gebracht, Babylon vollständig zu zerstören. Zwölfter, gibt das Signal zum Angriff auf die Mauern Babylons und verstärkt die Wachen, weil der Herr seinen Plan gegen die Stadt ausführt. Dreizehnter, obwohl du an großen Wassern wohnst und viele Schätze besitzt, ist dein Ende nun gekommen und dein Reichtum wird dir nicht helfen. Vierzehnter, der Herr hat bei sich selbst geschworen, dass er die Stadt mit so vielen Feinden füllen wird, dass sie wie eine Heuschreckenplage über dich herfallen. Fünfzehnter, Gott ist derjenige, der die Erde durch seine Macht erschaffen und den Himmel mit seiner großen Weisheit ausgebreitet hat. Sechzehnter, wenn er spricht, donnern die Wasser am Himmel, und er lässt Wolken, Blitze und Wind aus seinen Vorratskammern kommen. Siebzehnter, alle Menschen, die Götzenbilder herstellen, stehen beschämt da, weil ihre Figuren keinen Atem haben und nur eine Lüge sind. Achtzehnter, diese Götzen sind wertlos und lächerlich, weshalb sie vernichtet werden, sobald Gott sein Urteil über sie spricht. Neunzehnter, aber der Gott Jakobs ist nicht wie diese Götzen, denn er hat alles erschaffen und Israel ist sein besonderes Eigentum. Zwanzigster, Gott sagt zu Babylon, du warst mein Hammer und meine Waffe, mit der ich Völker und Königreiche zerschlagen habe. Einundzwanzigster, mit dir habe ich Pferde und ihre Reiter vernichtet und auch die Streitwagen mitsamt ihren Fahrern zerstört. 22. Ich habe durch dich Männer und Frauen, Alte und Junge sowie alle Gruppen der Gesellschaft zerschlagen. 23. Ich benutzte dich, um Hirten, Bauern und sogar die mächtigen Herrscher und Beamten zu vernichten. 24. Doch nun werde ich Babylon und allen seinen Bewohnern die Bosheit heimzahlen, die sie Jerusalem vor euren Augen angetan haben. 25. Ich wende mich gegen dich, du zerstörerischer Berg, und werde dich von den Felsen hinabstürzen, bis du nur noch ein Haufen Asche bist. 26. Mann wird von dir keine Steine mehr für neue Gebäude nehmen können, weil dein Land für immer eine Wüste bleiben wird. 27. Gibt das Zeichen zum Krieg und ruft die Königreiche Ararat, Mini und Askenas zusammen, damit sie mit vielen Pferden gegen Babylon ziehen. 28. Bereitet die Völker und die Könige der Meder mit all ihren Beamten vor, damit sie gemeinsam gegen die Stadt kämpfen. 29. Die Erde bebt vor Angst, weil der Plan des Herrn erfüllt wird, Babylon in eine einsame Wüste ohne Bewohner zu verwandeln. 30. Die starken Soldaten Babylons haben aufgehört zu kämpfen und verstecken sich in ihren Festungen, weil sie ihre Kraft verloren haben. 31. Ein Bote nach dem anderen läuft zum König von Babylon, um ihm zu berichten, dass seine Stadt von allen Seiten erobert wurde. 32. Die Feinde haben die Wege besetzt und die Verteidigungsanlagen verbrannt, weshalb die Soldaten in Panik geraten sind. 33. Der Herr sagt, dass Babylon wie ein Platz zum Dreschen ist, der festgestampft wird, bevor bald die Zeit der Ernte beginnt. 34. Der König von Babylon hat uns wie ein Ungeheuer verschlungen und uns alles weggenommen, bis wir wie ein leeres Gefäß waren. 35. Die Bewohner Jerusalems fordern, dass Babylon für die Gewalt und das vergossene Blut bestraft wird. 36. Darum verspricht der Herr, dass er für sein Volk kämpfen wird und die Flüsse und Quellen Babylons austrocknen lässt. 37. Babylon wird zu einem Trümmerhaufen werden, in dem nur noch wilde Tiere wohnen und über dem die Menschen entsetzt zischen. 38. Obwohl die Babylonier jetzt noch wie junge Löwen brüllen und gierig nach Macht sind, wird sich das bald ändern. 39. Wenn sie mitten im Festmahl sind, werde ich sie betrunken machen, damit sie in einen ewigen Schlaf sinken und nie wieder aufwachen. 40. Ich werde sie zur Schlachtbank führen, als wären sie harmlose Lämmer oder Ziegen. 41. Wie konnte die berühmte Stadt Babylon nur so plötzlich erobert werden, dass nun alle Völker über ihr Schicksal erschrecken? 42. Es ist, als wäre das Meer über Babylon gestiegen und hätte die Stadt mit seinen gewaltigen Wellen völlig bedeckt. 43. Ihre Städte sind nun leer und trocken, sodass kein Mensch mehr dort wohnt oder durch dieses Land reist. 44. Ich werde den Gott Bel in Babylon bestrafen und ihm alles wegnehmen, was er geraubt hat, bis auch die Mauern der Stadt fallen. 45. Verlasst diese Stadt, mein Volk, damit ihr euch vor dem großen Zorn des Herrn retten könnt. 46. Verliert nicht den Mut, wenn ihr jedes Jahr neue Gerüchte über Gewalt und Kämpfe zwischen verschiedenen Herrschern im Land hört. 47. Es kommt die Zeit, in der ich die Götzen Babylons bestrafen werde, sodass das ganze Land Schande erlebt und viele Menschen sterben. 48. Dann werden Himmel und Erde jubeln, weil die Zerstörer aus dem Norden über Babylon herfallen. 49. Babylon muss fallen, weil es für den Tod vieler Menschen in Israel und auf der ganzen Welt verantwortlich ist. 50. Ihr, die ihr dem Tod entkommen seid, sollt nicht stehen bleiben, sondern in der Ferne an den Herrn und an Jerusalem denken. 51. Wir schämen uns sehr, weil wir Beleidigungen hören mussten und Fremde in die heiligen Bereiche des Tempels eingedrungen sind. 52. Darum sagt der Herr, dass er die Götzen bestrafen wird und die Verletzten im ganzen Land vor Schmerz stöhnen werden. 53. Selbst wenn Babylon versuchen würde, bis zum Himmel zu steigen und seine Festungen unerreichbar zu machen, würde ich Zerstörer schicken. 54. Hört ihr das laute Geschrei und den Lärm der Zerstörung, der aus dem Land der Babylonier zu uns dringt? 55. Der Herr vernichtet Babylon und bringt den lauten Lärm der Stadt zum Schweigen, während die Feinde wie mächtige Wellen heranbrausen. 56. Ein Zerstörer ist über Babylon gekommen, seine Helden wurden gefangen und ihre Waffen zerbrochen, denn Gott vergilt alles gerecht. 57. Ich werde die Anführer, Weisen und Soldaten betrunken machen, damit sie für immer schlafen und nie wieder erwachen, sagt der König. 58. Die breiten Mauern Babylons werden eingerissen und die hohen Tore verbrannt, sodass die ganze Arbeit der Völker umsonst war. 59. Dies ist die Botschaft, die Jeremia dem Beamten Seraja gab, als dieser mit König Zedekia nach Babylon reiste. 60. Jeremia schrieb alle Katastrophen, die Babylon treffen sollten, in ein Buch auf. 61. Er sagte zu Seraja, wenn du in Babylon ankommst, dann achte darauf, dass du alle diese Worte laut vorliest. 62. Bete dann zum Herrn und sage, dass er diesen Ort so sehr zerstören will, dass weder Menschen noch Tiere dort leben können. 63. Wenn du das Buch zu Ende gelesen hast, binde einen Stein daran und wirf es mitten in den Fluss Euphrat. 64. Spricht dabei, genau so wird Babylon versinken und wegen des Unglücks, das Gott schickt, nie wieder aufstehen.